SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix. Das ist die erste Sendung im Jahr 2018. Schön reisisch mit. Hey, was hast du eigentlich so über die Festtage gemacht? Ich persönlich, ich habe eigentlich nur gegessen. Gegessen. Gefühlte 20 Kilo habe ich zugenommen. Nein, aber jetzt machen wir wieder mal Sport. Und wenn du dich jetzt fragst, was Mental, DJ und Sport, das ist irgendwie inkompatibel. Machen wir es doch mal anders. Machen wir einen kleinen Denksport. Was hast du heute, exakt heute auf den Tag, vor genau 18 Jahren gemacht? Denk. Weißt du es nicht mehr? Ich weiß es aber sicher noch. Ich war tierisch nervös gewesen, weil genau heute, vor 18 Jahren, bin ich zum ersten Mal mit meiner Sendung hier auf SRF Virus angegangen. Und ich weiß es wirklich noch. Jeden Moment, jede Platte, die ich gespielt habe, ich war ja so aufgeregt und dermaßen nervös. Und das grummelige Gefühl habe ich auch 18 Jahre später noch, aber es hat sich durchaus zu einem positiven, grummeligen Gefühl entwickelt. Ja, 18 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn man so ein bisschen zurückrechnet, wären das etwa so um die 850 Sendungen und tausende über tausende von neuen Tunes. Und das gerade mal an dieser Stelle. Es gibt ein paar unter euch, die schon wirklich effektiv seit 18 Jahren meine Sendung verfolgen. Und auch ihr, die das vielleicht nicht macht, danke für eure Treue. So, heute das Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic natürlich ganz klar. 18 Years of a Sweet Madness. Ich habe hier fantastische Sounds mitgebracht, unter anderem von der Township Rebellion. Ein fantastisches Techno-Duo aus Berlin. Und anfangen möchte ich die heutige dreistündige Reise gerade mit 16-Bit Lolitas aus Holland mit ihrem neuen Remix, nämlich Lie Alone. Thank you. ja schon ein bisschen Tradition. Immer in der ersten Sendung im neuen Jahr, im Januar, spielen wir ein bisschen Orakel und schauen, in welche Richtung es eventuell musikalisch in der Elektronik im neuen Jahr gehen könnte. Wobei 2018 ist es schlichtweg gar nicht nötig, weil es passiert derzeit so viel Techno und seine ganzen Subgenres, die dominieren im Moment Clubs und Festivals. Es gibt fantastische Mixtouren, überall läuft das ganze Trance-Ding wieder rein. Früher gerne mal die ganze Mixtour als Progressive House bezeichnet. DJ-Ikonen, wie zum Beispiel der Oliver Huntemann und der Stefan Bozin, die erleben eine extreme Renaissance und es passiert einfach wirklich sehr, sehr viel Angenehmes. Wie zum Beispiel das hier, ist von Nikone, kommt auf dem Berliner Label ein Musiker raus und heisst jetzt Can't Hide. Künstler aus Berlin oder wie sie ihren Sound gewandelt haben in den letzten 3, 4 oder sogar schon 5 Jahren. Wenn ich mich zurückerinnere, so noch vor 10 Jahren ist ja Minimal House und Minimal Techno sehr, sehr stark aus der deutschen Hauptstadt gekommen. Dann später ist halt dann durchs Berghain natürlich auch sehr monotone Technoid geworden. Und jetzt, ja, anscheinend Backflash, gehen wir wieder in Richtung so Trance House, wie wir ihn schon Anfang der 90er Jahre aus Berlin kennengelernt haben. So rings um der Kid Paul und der Cosmic Baby. Das allerdings ist natürlich brandneu. Kommt ebenfalls auf einen Musiker raus. Der typische Moment wirklich omnipräsent. Und produziert hat der Track Rausch House. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema 18 Years auf Sweet Madness. Bekommst du auf srf.ch/mentalx. Gerade nach der Sendung findest du natürlich auch den Podcast zum gratis Downloaden. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Und schon bekomme ich irgendwelche Essential Tunes zugeschickt. Und ich finde, was ist das? Ich habe noch nie irgendwie von einem Projekt namens Program Wrong gehört. Und dann kommt irgendwie so eine Monsterscheibe raus. Darum ganz klar einer von meinen Essential Tunes vom heutigen Abend. Und viele, viele mehr werden natürlich folgen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show gewohnt auf srf.ch/mentalx. Nach der Sendung bekommst du eine Playlist an. Und gut, so ab der 11 Uhr zu oben kannst du die heutige Episode auch gratis downloaden. Den Download findest du natürlich auch auf iTunes. Machst iTunes auf, klickst oben auf Mental X oder gehst im Suchen Mental X und schon hast du mich von unterwegs. elektronische Clubmusik, und das sage ich seit den letzten 18 Jahren, du weißt es sicher, kommt von überall auf der Welt. Besonders spannend finde ich, wenn es so interkontinentale Releases sind. Da haben wir zum Beispiel Padai, der kommt aus Moskau und hat einen Track gemacht namens Missing the Remix, jedoch. Das hat ein Ägypter gemacht, und zwar der Raphael. Noch zu lesen auf der Playlist, und die findest du gerade auf der Sendung online auf virus.ch.

2017 war ja schon ein Patrice Bäumeljahr. Der Wahlholländer, der hat ja wirklich ein paar extrem fette Releases am Start gehabt. Unter anderem auf Compact hat er etwas letztes Jahr released. Aber allem voran ist sie wirklich irrsinniger Remix von The Kane und Land of Ecoshin. Und das sieht ja schon fast so aus, als ob auch 2018 wieder ein Bäumeljahr werden. Und zwar hat er wieder einen Remix gemacht und diesmal von Monolink Sirens. Du hörst gerade hier wirklich eine unglaublich schöne und sehr sensible Hausscheibe. We'll be right back. touch the sky. I never felt so high. I never felt so high. Thank you. Theodore Cheers, das mit dem Mirror Zone auf dem Label mit dem Ray. Sprich, Dear Dear. Und die haben ja wirklich ein super erfolgreiches Jahr 2017 gehabt. Und wenn ich so ein bisschen das Roster angeschaut habe, also der Release-Plan von den nächsten 5 Releases, die jetzt im 18 rauskommen, Killer. Auch eines von den Labeln, die sich vom absoluten No-Name zum Superbrand entwickelt haben. Es ist kurz nach der Nacht, du hörst SRF 4, was ich bei der Mentlix heute 18 Jahre. Über 850 Sendungen. Ich habe mal probiert, irgendwie so grobe Tunes, die ich dir jeweils hier eben in der Sendung in den 850 Shows vorgestellt habe, mal so zusammenzählen. Es ist nicht möglich, aber es sind mehrere Tausend. Und weißt du, was vor allem das Geilste ist? Ich habe sehr, sehr Freude, dass meine Sendung erwachsen worden ist. Naja, eigentlich will ich gar nicht erwachsen werden. Und das Einzige ist halt, ich kann meine Sendung nicht mein Baby nennen, weil eben mit 18 Jahren wäre das doch ein bisschen absurd. Sei es wie es will, srf.ch/mentlix oder bei mir auf der Facebook-Seite. Dort findest du alle nützlichen Infos und natürlich auch den Podcast zum Downloaden. Schönes Wochenende. Ist das mein Featured Act von der Woche oder einfach die junge Wilde aus Berlin namens Township Rebellion. Sie sind übrigens vom Oliver Koletzki entdeckt worden, also dann auch prompt auf ein Stil von Talent gesagt. Allerdings bringen sie jetzt gerade oder diese Woche eine neue EP an den Start. Und zwar beim Rainer Zonenfeld, ebenfalls eine Ikone in Sachen moderner Acid- und Techno-Sounds. Das sind Township Rebellion, siehst du? Der Champagner. Das sind Township Rebellion und zwar mit Phoenix. Gerade als nächstes, ebenfalls von dieser Band, kommt der Track Moses oder Ramses. Naja, einer von diesen zwei wird sie, lasst euch überraschen. Und Hintergrundinfos zu diesem Duo findest du auf srf.ch/menschex. Wochen alt und er hat es trotzdem geschafft in mein Best of 2017 wirklich so eine unwirkliche Nummer aus dem Haus hören, Gattene und Graziano Raffa. Die betreiben ja zusammen ein Label Sat Beats und dort kommen sehr deliziöse Tracks raus. Genau gesagt, wie von diesem jungen Herr aus Kanada, Navid Mehr, ist das mit Be The Sun. Hast du übrigens das Best of 2017 verpasst? Das ist die Sendung von vor zwei Wochen gewesen. Die kannst du nachträglich noch downloaden. Du auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich bekommst du auch auf iTunes. Das Gleiche gilt natürlich auch für die heutige Episode Mentalx Electronic. Und zwar 80 Years of Sweet Madness. 18 Jahre Mentalx auf Virus oder einfach 850 Shows. Juhu! Ultra-Klassiker. Und zwar von D-Shake. Der Track heisst Techno-Trance und er ist genau oder exakt in diesem Jahr released worden, wo ich meinen ersten DJ-Job im Club gekriegt habe, nämlich 1992. Allerdings spiele ich natürlich heute nicht das Original, weil es Original wird irgendwie vom Druck, vom Mastering, von der Qualität gar nicht mehr standhalten, sondern ich präsentiere hier einen unveröffentlichten Sit-In-Remix und der ist wirklich auf den Punkt. Geil!

ein Killer-Tune, oder? James Monroe ist das. Ist eine Entdeckung von Pesa auf Flow Music. Das wiederum ist ein portugiesisches Label und das ist im James Monroe sea Remix für Disco Freak. So, es ist kurz nach der 9. Das ist ein Mental X auf SRF Virus. Und hast du schon überlegt, ob das Wochenende in den Ausgang gehst oder kämpfst immer noch mit dem Silvesterkater? Gut, wenn du ein bisschen partytechnisch so in der Schweiz anschaust, es sieht relativ bescheiden aus. Eigentlich sind es gerade mal zwei Veranstaltungen von morgen zu oben. Nämlich in Zürich haben wir den Hive Club, wo morgen zu oben das Sascha Bremer spielt. Und in Basel haben wir das Borderline. Und die setzen morgen zu oben auf Goa Sounds, unter anderem mit Klopfgeister. Jetzt kannst du aber natürlich optionell natürlich auch heute zu oben eine Heimparty machen. Und zwar bringst du den Nachbarn eine Flasche Wein über, entschuldigst dich schon mal vorab für die Lautstärke und schaltest das Radio jetzt richtig, richtig laut. Etwas zu feiern haben wir zumindest. Und zwar 18 Jahre Mental X auf SRF Virus. Juhu! vorher bekannt vorkommen. Naja, dann bist du sehr wahrscheinlich von Anfang an mit dabei gewesen, wo Trance-Music das Licht von der Welt erblickt hat. Du hast das Projekt ziemlich upfront gesehen, und zwar der Jam El Man, der DJ Dax, hat das gesehen 1993 mit Hello San Francisco, neu gemastert und remixed von Sitting. Und da haben wir inzwischen auch schon altbekannte, vor allem halt, weil er zusammen mit seinem Studio-Kollegen Stan Kolev letztes Jahr wirklich ein paar Killerscheiben produziert hat, und auch da schließt der Martin Caspi notlos an die hohe Qualität. Da ist der Martin Caspi mit Subway. rat has to ask himself, what's in it for the rat? So prägt, also der Mental X Soundtrack da auf SRF Virus, wie der hier da. John Graham, der Quavo. Schon wirklich seit 20 Jahren, ich bin ein riesen Fan von ihm. Und der Typ, das ist wirklich so, für mich wirklich so weltweit einer der innovativsten. Und vor allem, der hat Skills, sei es als Produzent, als Remixer oder natürlich auch als DJ. Der Quavo ist einfach grandios. Wir haben ein paar Mal in einem Club, einmal glaub in Holland, einmal in Paris und dann mal zweimal im Lobby zusammengespielt. Und er ist auch schon da bei mir in der Sendung gesehen und so im Nachhinein. Er ist einer wirklich so von der absoluten Enfanterie. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Gast gehabt. Naja, okay, der James Holden war auch ziemlich breit, aber wo dermaßen gestoned und bekifft war mit dem Quavo im Interview, da hätte ich dir nur gelallt und ein sehr sympathischer Herr. Das ist der Quavo. Und gerade passend zu meinem 18-Jährigen hat er einen neuen Track released. Wir können sie jetzt Gemeinsamkeiten suchen. Das ist der John Graham, der Quavo mit The Rat. Göttlich. We'll be right back. the reality of the world that you're in. Consequences which produce new worlds, and they're all different. You have to acknowledge the reality of the world that you're in. Will you help me? I would urge you to see the truth of the situation you're in, counselor. That is my advice. Consequences which produce new worlds, and they're all different. You have to acknowledge the reality of the world that you're in. Weed Madness. So habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic hier auf SRF Virus genannt. 18 Jahre ist heute eine meine Sendung alt geworden und eigentlich wäre sie jetzt volljährig. Naja. Ein Baby bleibt immer ein Baby. Die 850. Sendung ist gesehen und genau die kannst du in guter Stunde gratis downloaden. Und zwar auf srf.ch/mentalix. Selbstverständlich kommst du in einer guten Stunde auch einfach free auf iTunes. Und es würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich dann wieder für dich hier live im Studio am Umeinandschaken. Natürlich hinter den Turntables, am Umhüpfen und mit dir ins Wochenende reisen. Und jetzt sage ich danke für die Treue in den letzten 18 Jahren. Oder wie lange mir auch schon immer, zuhören ist. Und bis nächste Woche. Kommt gut durch die Nacht. Ciao, ciao. SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.